Remember. Heute Stack auf Teller, Medium Beller, nicht mehr Tenner. Top 10 Bretter, doch sie hassen, suchen Bella. Lad meine Lokos ein, Gil Royale mit GEMA Gelder. Fendi, Pulli, Prada, Tasche, trag es durcheinander. Früher Tanke rein mit Zakaria, Kilo Hammer. Kopf ist wieder Kaffa, bin Berliner Motherfucker. Links, rechts, Combo oder zieh Elektroschocker. Guck, jetzt mach ich Money für die Patte, gib es Papa. Zahle Paris, ohne G-Klasse und gib sie Mama. Will nur Euro, Dollar, 9er Millidonna. Heute in Hotel, Lobby, Spirio und nicht mehr Dogger. Leben ist Gesetz, also mach die Mio schnell. Und zum Leben brauchst du Geld, also mach die Mio schnell. So sind Jungs aus der Gosse. Wir sind nicht zufrieden, wir wollen mehr haben. Flache Hand, Brösel, Knolle. Auf dass wir alle in Coupés fahren. Immer alles cool, wenn wir kommen. Lass Millionen machen, Bruder. Zukunft ist offen, 24 Stunden täglich. Check die Tage, nur bewegen. Handy klingelt, 10 Termine, Geldmaschine muss sich drehen. Alte Liebe, fick, Geld macht Abhänger. Taschpenner, früher Multi, heute fix. Das bedeutet nix, morgen wieder reich. Wegen Insider, Rolle wieder Schein. Aktiv, bis die Sonne wieder scheint. Stein ziehen, klein machen. Mein Team macht Batzen, kein Ziehen, ein Paffen. Zieh zwei Waffen, mach Scheine klar, keine Wahl, einpacken. Unterschreib mein Vertrag beim Packen. Lelele, Gucci Italia, Ace Bags Caviar, Ace Bells Mafia. Scheinwerfer vor deiner Einfahrt, es macht, weil ich halt einfach dabei hab. Lelele, Gucci Italia, Ace Bags Caviar, Ace Bells Mafia. Scheinwerfer vor deiner Einfahrt, es macht, weil ich halt einfach dabei hab. Ich bin zufrieden, aber irgendwie auch nicht, weil ich es spüren kann, dass mich bald etwas ekelhaft, das trifft nach raus. Für jedes Herz und jeden Knochen, den man bricht, für jedes Wort, das man verspricht, aber nicht hält. Ich konsumiere täglich Gift, aber verteile es nicht an Kids und somit ficke ich nur mich nach raus. Wer sagt, das ist nicht so, ist nur eine kleine Missgeburt, die nicht mal eine Stunde in meine Hutlein kommen würde. Diese Fotzen hängen mit Fotzen in der Disco rum, mit Disco Host und diskutieren Stunden auf mich gekauft. Aber vergiss nicht, du Winnie Pooh, ich bin nicht wie du. Wenn du mich mal im Club siehst, fertig, ich bin ein Gag gebucht. Deine Welt ist Cartoon, du ein Hund wie Scooby-Doo. Deine Abla eine ehrenlose Bitch, so wie Batzebuh. Bald verpixelst du, bald ist die Geschichte zu. Ich ficke deine Mutter, war du ehrenlose Witzfigur. Neuer Sponsor für die Promophase, Philip Morris. Fick Termine 9 Uhr morgens, sag ich bin mit Models. In die Lacoste-Hose abpacken und Platte ziehen. Komisch, wenn mich jeder im Verdacht hat, wenn die Kasse fehlt. Meine Siedlung kocht Schore, 10. Kippe brennt im Prettenmoss. Ich träume, wie ich mir morgen ein Loft hole. Medusa um den Hals, Samples von Prada. Ich hör sie singen bei den Bullen wie Vicente Zambada. Ich fahr Benziner und kein Diesel, ab im Seitenfach ein Springmesser. 34 Riesenreihe einfach mal so hinblättern. Rote Schachteln in der Tasche, so wie Santa. Besser macht nicht wie Samra. Nagelneue Nikes, steig aus dem weißmatten CLS. Schmuck von Versace, Cartier, Hermes. Ficke jeden, der die Finger nicht von Catalea lässt. Und alle wissen, ich hab Hype und ADHS. Lelele, Gucci Italia, Ace Bags Caviar, Ace Bells Mafia.